Atenção, vai começar Dance Italo. Kommst du her, komm, geh mit mir. Ein kleines Stück weiter, andere Wege zeig ich dir. Ich zeig dir alles, kenne kein Tabu. Wenn du dich traust, bist du mein Rendezvous. von unten und oben. Die üblichen Dinge sind für heute verboten. Ich zeig dir alles, es gibt kein Tabu. Du dich traust, bist du mein Rendezvous. Ich zeig dir alles, kenne kein Tabu. Du dich traust, bist du mein Rendezvous. Ich will doch nur tanzen, ich will spielen, komm spiel mit mir. Einfach nur tanzen, alles andere liegt bei dir. Ich will doch nur tanzen, ich will spielen, ich spiel mit dir. Einfach nur tanzen, komm doch her und spiel mit mir. What you never expect when it's getting strange. He says she ist wichtig, schießen heut aus allen Rohren. Da bleibt kein Mädel trocken, Partybomben explodieren, weil wir den Deathcore rocken. 1, 2, 3, die Party steigt, jetzt will hier jeder singen. Pack mal deinen Arsch zur Seite, wie Meat Mouse Bass zum Springen. I'm Stop talking.

Ready, steady, go. Go, go, go. Mas brevemente, há mais.